Die araukanische Frau trug die Speisen in die Hütte kreisförmig auf, ausgehend von Osten, dem Eingang der Hütte. Sie folgte der Richtung Levogira, ihres rechts drehenden Hakenkreuzes. Dort traten das Licht und auch die Gäste ein. Nach Sonnenuntergang zu verwahrte man die Früchte, die lagern mussten. Es ist der Herbst, das Wasser. Der Norden ist der Winter, der Tod, die Luft. Der Süden ist der Frühling, die Wiedergeburt, die Ernte. Die Mitte ist die mythische Wiederauferstehung, das ewige Leben, Valhalla. Die unbewegliche Mitte der Umdrehung, der Pol, die verzauberten Städte der hohlen Erde, der Krater des heiligen Vulkans. Auch jenes schöne araukanische Musikinstrument, das Kultrum, ist wie die Ruka um die mittlere Achse errichtet worden. Der chilenische Forscher Professor Carlos González hat kürzlich eine außergewöhnliche Entdeckung veröffentlicht, die er an einem Mapuche-Teller aus Ton gemacht hat, der den venuschen Kalender der Araukaner enthält, womit diese in die Nähe der Mayas und Atumarunas gerückt sind. Diese Entdeckung ist wieder die große Verschwörung und Professor González riskiert damit auf die schwarze Liste gesetzt und in einen Winterschlaf, den winterlichen Punkt des Nordens, versetzt zu werden. Das ganze Leben des Araukaners war eingebettet im Gleichgewicht mit der mythischen, legendären Landschaft von Chili, Chilen, das mythische Schwert, das für den homerischen Krieg gezückt wird. Aber, wir wiederholen es, er war schon nicht mehr fähig, eine Zivilisation noch eine Kultur zu schaffen. Sein eigenes rituelles und magisches Leben war nicht mehr als involutionierte, sehnsüchtige Erinnerung an eine großartige Vergangenheit der Menschengötter, die weißen Götter. Auch in Arauco wiederholt sich das Geschehen einer weißen Kaste oder Minderheit, die eine Mestizengemeinschaft leitet. Dies vor der Ankunft der Spanier. Die Chronisten berichten von Riesenindianern, blond und mit blauen Augen. Es gibt Beschreibungen von Indianerinnen von blendender Schönheit, mit feinen Gesichtszügen, Händen mit langen Fingern, mit seidigen, goldblonden Haaren. Dies alles noch bevor holländische Piraten dorthin kamen, die diese Art Mestizentum hervorgebracht haben könnten. Im Museum von El Vergel in der Stadt Angol im Süden befindet sich eine wunderschöne Statuette aus regenbogenfarbigem Stein, schwarzem Glimmer, erhärtet mit Quarz oder vielleicht Feldspat, deren Farbe beinahe schwarz ist, 122 mm lang und 31 mm breit. Sie stellt einen typischen weißen Arier mit Bart dar, bedeckt mit einer Kapuze, wie sie in der nordischen Bronzezeit getragen wurde, und einer eingezeichneten Irminsul sowie einigen Runen über den oberen Teil der Stirn. Auf dem Rücken ist ein Türkis eingelegt, wie man ihn in den Gräbern der Inkas fand und die Atumarunas wohl auch getragen haben. Selbstverständlich hat das Establishment, die akademische Welt, keine Erklärung für dieses seltsame Ding, wie man es nennt, weder hier in Chile noch in Schweden oder den Vereinigten Staaten, die man zu Rate gezogen hat. Man hat versucht, es einem Seemann oder nordischen Reisenden, einem Piraten des 18. Jahrhunderts zuzuschreiben, der in das Innere von Mulchen gelangt war und ein außergewöhnlicher Bildhauer gewesen sein soll, zudem ein sehr gebildeter Korsar, ein Kenner der Kleidung der Nordischen von vor 3500 Jahren, sowie der hyperboreischen Runologie und der Mythologie Wotans. Das unschätzbare Kleinod ist zufällig von einem deutschen Bauern des Südens, Franz von Platen, gefunden worden, während er sein Grundstück in Mulchen bearbeitete. Er spendete es dem Methodistenpfarrer Dilman Bullock, der es in seinem eigenen Museum aufstellte, wo es noch heute sich befindet, ohne großes Interesse zu erwecken, verschwiegen und verkannt von der großen Verschwörung. Es hat hier eine Rasse von schönen und weißen Riesen gegeben, reinen Ariern, von denen man nicht weiß, woher sie gekommen sind, vielleicht aus anderen Welten und viel früheren Zeiten als die der Wikinger Atumarunas eines späten Tiahuanaco. Zu diesem mag der Cacique Cari gehört haben, von dem man auch nichts weiß. Es können entfernte Überlebende eines im Pazifik untergegangenen Kontinents gewesen sein. Könige jener Zeit, die auch den übrig gebliebenen Gipfel der Osterinsel bevölkerten und die Reste des ersten Tiahuanaco wiederbevölkernd. Sehr bald würden sie in die innere Erde flüchten oder in ein anderes Universum zurückkehren, wieder durch die Tür der Venus eintretend. Die hier gebliebenen verschwanden nach und nach in dem unergründlichen Drama der Vermischung mit den Tiermenschen, mit den Sklaven von Atlantis und Lemuria, mit den Robotern, den minderwertigen Mongolen und Polynesiern. Die übrigen werden vom Kriege verschlungen werden. Rudolf Hess hat behauptet, wir sind gegen den Krieg, weil dieser eine gegensätzliche Auslese bildet. Im Kriege sterben immer die Besten, die Rassebewussten, die Mutigsten. Die Re-Che. Wie viele von ihnen werden wohl in den Jahrhunderten des Krieges von Arauco verschwunden sein? Auch die Besten der spanischen Westgoten, die Blüte der Guzmanes, wie Philipp II. Gesagt haben würde. Der langschädelige, blonde, weiße Araucaner von hoher Gestalt ist der Re-Che, der Menschenkönig, der reine Arier, der Sonnenmensch. Er bildete das wahre Volk und die araukanische Rasse von Araucano mit der Rune Ar von Arier. Es ist die Gemeinschaft einer höheren Rasse, die sich erhält und versucht, sich rein in ihrem Blute zu bewahren. Die Einweihung des Machi erhielten nur die Re-Che. Der Machi oder Guru empfing oder weihte nur einen einzigen Schüler in seinem ganzen Leben. Er wählte einen von reiner Rasse aus, seine physische und psychische Verfassung berücksichtigend, wie und ob er in der Lage ist, die Schulung aufzunehmen und die Bewährungen der Einweihung zu bestehen, die 7 bis 8 Jahre andauerten. Der Schüler musste physische Zeichen der Göttlichkeit vorweisen, wie bei den Merowingern oder wie bei Buddha, außer den psychischen Merkmalen, wobei diese einem Traum oder einer Vision entsprachen. Es waren die Schicksalszeichen unentbehrlich für die erste Stufe. Sofort danach sonderten sich die Machi und sein Schüler in einer Höhle ab. Die Einweihung schloss auch Kenntnisse der Medizin, der Kräuter und Heilpflanzen, der Kosmographie, Theologie, der Himmelsrichtungen, der geheimen Sprache, der Mantras und der Mudras ein, sicherlich auch der Runen. Die Höhle war der Tempel der Einweihung, die sich immer in der Nähe des Waldes und des Wassers eines heiligen Flusses befand. Das Geräusch des Wassers oder das der Kaskaden des Laya dienten als hypnotische Musik, um in dem Schüler den Traumzustand hervorzurufen, da die ganze Einweihung auf ein letztes Ziel, den mystischen Tod, ausgerichtet war. Nur wenn er es erreichte, war der Araucaner, der Mapuche, ein wahrer Re-Che, ein Arier, ein zweimal Geborener, ein Wiederauferstandener, ein Unsterblicher. Dann wird er bereit sein, um die 7 Stufen des Rehue oder Heiligen Stammes, der Achse des Südpols, des Omphalos aufzusteigen, der in der Mitte einer Ebene, umgeben von heiligen Bäumen, errichtet werden wird. Der Machi steigt empor und steht priesterlich aufrecht in Erwartung des Trances, um anzufangen, die geheime Sprache zu sprechen, die von den Dungulwe für das Volk der Re-Ches sowie den heiligen Tänzern, die den Rehue umgeben, ausgelegt und übersetzt wird. Welches war diese Sprache? Die Anrufung endete stets mit Om, Aum und Pum. Genauso rief man die Vorfahren, das Geschlecht, die hyperboreische Sippe, die weit entfernte mythische Wurzel an. Es ist das Eponamum. Gemäß dem Priester Wilhelm von Hösbach endeten die Anrufungen mit einem Om. König, Vater, greise Königin, die ihr an eurem goldenen Tische sitzet, leitet euren beschützenden Blick auf uns, gebt uns gutes Wetter und Regen, führt uns nicht ins Unglück. Om. Die Anrufung des höchsten Negua Nechen lautete Fucha Huentro Lonko Milia Ngua Nechen. Das ist großer Mann, Goldkopf Ngua Nechen. Seltsamerweise hat Eponamun auch etwas mit einer anderen Statuette aus Stein, einer Gottheit mit 2 Köpfen zu tun, einer davon schwarz und dem Templer Baphomet ähnlich. Der Machi hat die Sprache und die ursprüngliche Beschaffenheit des Menschengottes, des Re-Che, gerettet. Die Sprache, die es erlaubt, sich mit den Tieren zu verständigen, die die Tiere sprechen und verstehen, die Bäume, die Vögel, die Steine, die Wälder und sogar die Sterne. Er ist eine Brücke, ein Pontifex. In meinem Buch »Weder über See noch über Land« berichte ich über das Zusammentreffen in einem Wald des Südens mit einem Eingeborenen der Wildnis, der mit den Tieren sprechen konnte. Diese Sprache ist verschieden vom Uhl, das man für den lyrischen Gesang und für die Poesie anwandte. Der Machi trug unterschiedlose Kleidung, weil er so den geschlechtslosen Gott Nguyen-Nechen, Kalvunukwe oder Kalvuchau darstellte.